zum internationalen Behindertentag fand am 5. Dezember im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang eine Veranstaltung statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Behinderten und ihre Familien, die Werktätigen in der Stadt Pyongyang, die ausländischen zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang eine Veranstaltung statt. Daran nahmen teil die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Behinderten und ihre Familien, die Werktätigen in der Stadt Pyongyang, die ausländischen Diplomaten und die Mitarbeiter der Vertretungen der internationalen Organisationen in der TVIRK sowie die Auslandskoreaner, die in der Heimat zu Besuch weilen. Auf dem Treffen wurde eine Videoaufnahme über die Erfolge bei der Arbeit für Behindertenschutz 2016 gezeigt und gab es dann einen Auftritt der Mitglieder des Kunstzyklus der Behinderten. Vor der Veranstaltung sahen sich die Teilnehmer die ausgestellten Fotos an.